für ihn, auf was das Leben verschönt. Wen bringt sie um? Sie sollte fliehen, ehe sie sich dran gewöhnt. Liebe macht blind, Franz weiß nicht, was er tut. Er hat auf mich nicht gehört. Warum musste es der sein? Seh ich das Kind, packt mich die Wut. Sie hat meine Pläne zerstört. Der Kleine sie braucht, ich sehe sie und denk bei mir. Er passt nicht zu ihr, passt nicht zu ihm, er passt nicht, er passt nicht zu ihr. Was für ein schönes Frau. Der Haus hat zu lang geredet. Sie passt nicht hierher. Sie passt nicht hierher.